Diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag heimlich oder öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein.